All diese Ausgaben wären essentiell, wenn es wirklich um die Teilhabe eines Kindes ginge. Aber sie sind in dem Paket nicht enthalten. Das Kind, das nun den Sportverein umsonst besuchen darf, bleibt darin also weiterhin Außenseiter. Vermutlich ist das ein Grund dafür, warum so wenige Hilfestellungen beantragt werden, so dass ein großer Teil des zur Verfügung gestellten Geldes übrig bleibt. Doch das Paket erfüllt noch eine andere Funktion. Wie so viele Leistungen für die Armen ist es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Menschen in Behörden. So sagte etwa der Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Erft in einem Interview nach der Einführung des Gesetzes, dass er 6 neue Mitarbeiter einstellen werde. Dass die Entscheidung darüber, welche Vereine Kinder besuchen dürfen und welche Nachhilfeangebote sie nutzen können, überhaupt beim Jobcenter gefällt wird und nicht beim Jugendamt, kann einen schon stutzig machen. Dann ist es ja nicht der Job eines Kindes, Basketball zu spielen oder zur Schule zu gehen. Zudem verfestigt das Bildungs- und Teilhabepaket Klischees darüber, was arme Menschen in ihrer Freizeit tun wollen. Es erlaubt die Mitgliedschaft in einem Fußballverein. Aber wenn ein armes Kind davon träumt, Ballett zu tanzen, dann geht das nicht. Es sorgt vielleicht dafür, dass ein Kind in einer Gruppe Musikunterricht bekommt und Instrumente ausprobieren kann. Aber wenn es sein Talent entdeckt und ein eigenes Instrument haben möchte, um wirklich exzellent zu werden, dann ist das illusorisch.